Fleck, eine Schlange, tanz an der Stange, du guckst mir gern dabei zu. Ich liebe diese Blicke und ich kenne kein Tabu. Ich gehe hoch und runter, von unten wieder hoch. Zahlen die Typen gut, tanze ich auf ihrem Schoß. Ich mach mich nackt für sie, ich wackle mit dem Backen. Siehst du, wie es klatschen packt zum Beat, siehst du, ich erfasste sie. Gib mir dein Geld, ich zeig dir, was dir gefällt. Ich tanze bis vier für dich, das bisschen ist nicht viel für mich. Das wird hier mit Garantie der beste Strip in deinem Leben. Bis jetzt hast du nicht mein gesehen, doch davon will ich, ich hab, siehst du gleich. Mach dich an, mach dich geil, mach mich schön, mach mich reich. Ich geb dir heute das, was fühl ich deine Frau nicht mal. Heute Nacht erfüll ich jeden Traum, ich stell dich sag mir was. Komm Baby, strip für mich, zieh dich aus, strip für mich. Ich hab auch ganz bestimmt genügend Steine für dich. Komm her, ich strip für dich, ich strip für dich. Wenn ich auf dir wipp, steck die Scheine in den Slip für mich. Komm Baby, strip für mich, strip für mich, strip für mich. Komm her, ich strip für dich, ich strip für dich. Komm Baby, strip für mich, strip für mich, strip für mich. Wenn ich auf dir wipp, steck die Scheine in den Slip für mich. Klamotten runter, ganz langsam, bis auf BH und String. Ich setz mich hin, ich bin gespannt, was dieser Abend bringt. Sie zieht sich aus, sie strippt für mich, sie zeigt den Fickblick. Ich seh das Muschi-Piercing, wie es durch den Slip blitzt. Ich guck, ich gier, ich sabber, ich sag ihr, hier ist Papa. Sie tanzt mit dem Arsch auf meinem Schoß, sie massiert den Hammer. Scheint, als würde sie den Ritt genießen. Warum denn ihre Nippel sprießen? Sie kippt sich Wodka auf den Körper, doch ich bin noch nicht zufrieden. Komm, wir gehen in Separé, wie ein kleines Tete-a-Tete. Du tanzt jetzt nur für mich, zu den anderen kannst du später gehen. Geld in deinem Slip, Geld in deinem Kopf, deinem Kopf. Nur wegen dem Geld ist das hier dein Job. Reib meinen Stock, Schlüpfer runter, BH auf, Beine auf. Sie tanzt an der Stange, sie hat's drauf, die geile Sau. Sie spreizt die Lippen weit und ich guck mitten rein. Noch ein Schein und dann tanzt die Breakdance auf meinem dritten Bein. Komm Baby, strip für mich, zieh dich aus, strip für mich. Ich hab auch ganz bestimmt genügend Scheine mit für dich. Komm her, ich strip für dich, ich strip für dich. Wenn ich auf dir wipp, steck die Scheine in den Slip für mich. Komm Baby, strip für mich, strip für mich, strip für mich. Komm her, ich strip für dich, ich strip für dich. Komm Baby, strip für mich, strip für mich, strip für mich. Wenn ich auf dir wipp, steck die Scheine in den Slip für mich. Geld in deinem Slip, Geld in deinem Kopf, Geld in deinem, Geld in deinem Slip, Geld in deinem Kopf. Geld in, Geld in deinem Slip, Geld in deinem Kopf, deinem Kopf. Wegen dem Geld ist das hier dein Job, halt mein Stolz. Sie tanzt wie eine Schlange an der Stange, sie macht Männer wild. Für Geld macht sie alles mit ihm, wenn er will. Baby, lass die Titten hüpfen, komm schon, hol den Arsch raus. Zeig mir, was ich sehen will, mach weiter, ich bezahl's auch. Ich weiß, du willst, dass ich für dich tanz. Du weißt, ohne Geld kommst du hier nicht ran. Du bist süß, doch davon werde ich nicht sein. Steck mir einen Schein in den Slip und ich mach mich für dich nackt. Komm Baby, strip für mich, zieh dich aus, strip für mich. Ich hab auch ganz bestimmt genügend Scheine mit für dich. Komm her, ich strip für dich, ich strip für dich. Wenn ich auf dir wipp, steck die Scheine in den Slip für mich. Komm Baby, strip für mich, strip für mich, strip für mich. Komm her, ich strip für dich, ich strip für dich. Komm Baby, strip für mich, strip für mich, strip für mich. Wenn ich auf dir wipp, steck die Scheine in den Slip für mich.